Angeklagt und schuldig befunden des mutwilligen Missbrauchs unseres magischen Theaters. Halle hat nicht nur die hohe Kunst beleidigt, indem er unseren schönen Bildersaal mit der sogenannten Wirklichkeit verwechselt. Außerdem unseres Theaters humorloserweise als eine Selbstmordmechanik zu bedienen, die Absichten zeigt. Wir verurteilen infolgedessen den Haller zur Strafe des ewigen Lebens und zum selbstständigen Entzug der Eintritts. Bewilligung in unser Theater. Auch kann den Angeklagten die Strafe einmaligen Ausgelachtwerdens nicht erlassen werden. Meine Herren, stimmen Sie an.